eine der interessantesten Sendungen aus der Reihe Afrika 80, die wir den ganzen Mai über im dritten Programm ausgestrahlt haben. Die Sendung Gott ist ein Mathematiker. Annäherungen an die traditionelle Psychiatrie in Togo von dem in Hamburg lebenden Schriftsteller Hubert Fichte, der sich seit vielen Jahren um die Erforschung der afroamerikanischen Kulturen bemüht. Ihren literarischen Niederschlag haben Sie unter anderem gefunden in dem 1976 erschienenen Band Xango, die afroamerikanischen Religionen, Bahia, Haiti, Trinidad, und in dem Buch Petersilie, das in diesem Herbst erscheinen wird. Es spricht der Autor. Es gibt eine afrikanische Psychiatrie, wie es traditionelle Botanik gibt, traditionelle Säuglingspflege, Stoffkunde, Minnesänger. Wenn man etwas übertreiben will, kann man sogar behaupten, es gibt eine traditionelle afrikanische Psychoanalyse, eine afrikanische Chemotherapie der Geisteskrankheiten, afrikanische Gruppentherapien, Urschreie, Beschäftigungstherapie. Doch beruhen diese Systeme nicht auf unserem naturwissenschaftlichen Weltbild, sondern auf einem magischen, das ebenso unerbittlich funktioniert. Die Erforschung der afrikanischen Psychiatrien ist schwierig. Hat man Dünkel und Schulterklopfen des eurozentrischen Neoimperialismus überwunden, stößt man sich an den vielen Institutionen, in welche sich afrikanische Psychiatrie auffächert. Zwar gibt es in Afrika den Begriff der Geisteskrankheit und des Psychiaters. Doch zur Erfassung von Krankengeschichten und Heilverfahren ist es immer wichtig, den religiösen und sozialen Hintergrund des Betroffenen genau zu kennen. Das ist eine Tautologie. Eine Tautologie aber, die, wie wir sehen werden, nicht als eine solche erkannt wird. Geheimriten und Buschschulen sollten erforscht werden. Die Praktiken der Orakelpriester ebenso wie die der Pflanzensucher. Nun ist es mit Empirie im Allgemeinen nicht weit her. Gibt es auch nur westliche Herbarien, Floren in den ehemaligen Kolonien? Kann man also nur die vielleicht unter großen Schwierigkeiten erfahrenen Pflanzenrezepte verlässlich bestimmen? Wie ist es mit der Erforschung von Heilriten? In Togo zum Beispiel ist ernsthaft zuletzt vor 100 Jahren geforscht worden. Andere Länder sind en vogue, Nigeria zum Beispiel. Kennt man aber nur genau die nigerianische Geomantik, das Orakel von Ife, seine Auswirkungen auf das Alltagsleben, seinen Einfluss auf nervöse und psychische Störungen? Sind die Impfriten der Priester des Gottes Omulu auch nur genau beschrieben? In Dakar erscheint die verdienstvolle Zeitschrift Psychopathologie Africaine. Konnte sie verhindern, dass in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses von Fan, in der diese Zeitschrift erarbeitet wird, Tausende von Elektroschocks auf das Brutalste verabfolgt wurden, von europäischen Psychiatern und Psychologen. Kann eine solche Zeitschrift verhindern, dass Tausende von Afrikanern täglich von den großen pharmazeutischen Fabriken als Versuchskaninchen missbraucht werden? Maurice Dorès, der jahrelang in Fan als Arzt gearbeitet hat, fasste seine Erlebnisse dort zusammen. Hier wird nicht einer neuen Psychiatrie nachgegangen, die versucht, die Ausdrucksformen der Kranken zu verstehen. Wie will man Ausdrucksformen verstehen, wenn man die Leute nicht anhört? Wenn man die Leute anhören will, muss man ihre Sprache verstehen. Stattdessen bedient man sich ununterbrochen europäischer Projektionen. Die Psychiater delirieren. Die Problematik von Fan heißt Besitzen und Enteignen. Die Leute kommen nach Afrika, um sich etwas anzueignen. Ländereien, Geld, Psychismen, Körper. Was Colomb anlangt, so glaube ich, ist er an den Problemen vorbeigegangen. Es wird später sicher einmal interessant sein zu lesen, dass dieser Mann diese Dinge zu dieser Zeit gedacht hat, um zu erkennen, dass man sich derart irren kann. Fan ist ein psychiatrisches Krankenhaus wie viele andere. Korrekt, banal. Man gibt viel Neuroleptika-Pillen, man macht viele Elektroschocks. In 15 Jahren ist in Fan kein senegalesischer Psychiater ausgebildet worden. 15 Elektroschocks insgesamt jeden Tag scheint mir eine schwache Ziffer. Es werden extrem lange Schocks verabreicht. Als ich vor 6 Jahren kam, zog man jedes Mal, wenn ein Kranker etwas unruhig wurde, seine Matratze auf den Korridor und schockte ohne weiteres vor aller Augen. Es ist offensichtlich, dass die Industrie Interesse daran hat, dass Medikamente verschrieben werden. Ich glaube, wenn man sich abrupt entschlösse, die Kranken nur noch mit Valium zu behandeln und stattdessen eine tiefergreifende humane Therapie anzuwenden, so wäre das durchaus möglich. In diesem Augenblick aber würde sich die Industrie von Fan lossagen und es treten entscheidende wirtschaftliche Probleme auf. Je mehr man bereit ist, sich zu engagieren, desto weniger Neuroleptika braucht man. Ich nehme an diesen Experimenten nicht teil. Es werden Antipsychotika und Antidepressiva ausprobiert. Psyche und Psychiatrie der Afrikaner sind unbekannt. Es erstaunt, wenn durchreisende Ethnologen von Togo zum Beispiel behaupten, hier ist ja nichts Interessantes mehr zu holen. Es wird lange dauern, bis wir etwas Genaues erfahren. Es wird notwendig sein, dass wir unsere Annäherung überprüfen. Die letzten Afrikaner, Vanishing Africa, sind Titel von teils lächerlichen, teils imposanten Publikationen, die wohl vom doppelzüngigen Afrika Addio ausgehend die Stimmung einer ganzen Schicht von Intellektuellen, Söldnern, Kunsthändlern ausdrücken. Was soll das heißen? Das wahre, das ursprüngliche Afrika ist zu Ende. Zwar erschreckend primitiv, aber ehemals wenigstens das. Ist es heute so hilflos, zu früh in die Unabhängigkeit entlassen, dass es sogar diese erschreckende Ursprünglichkeit verrät? Und was heißen solche Titel wirklich? Dass sich gewisse Kolonialistenmentalitäten darüber ärgern, ihre Privilegien einzubüßen. Dass die Kunsthändler ihre Verdienstspannen sinken sehen. Was sich als Mitleid über den guten, wilden tarnt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Trauer über sinkende Profitraten. Der letzte Afrikaner wird entdeckt, als eben die westliche Welt den Zugriff auf Afrika lockern muss, als eben Korea, China, die Sowjetunion, Kuba einen neuen Zugriff meist vergeblich versucht haben. Der letzte Afrikaner, Vanishing Africa, entweder im 15. Jahrhundert, als jede europäische Nation begann, afrikanische Kultur zu zerschlagen und afrikanische Völker auszurotten oder zu verschleppen, oder der letzte Afrikaner nie, solange ein Mensch schwarzer Hautfarbe in Afrika lebt. Mit Menschenraub, Genozid, Kolonisation, Tourismus, Neokolonialismus, entwickelte sich in Afrika eine neue afrikanische Kultur, neben der, in der die afrikanischen Traditionen unweigerlich fortbestehen. Die magischen Gesellschaften Afrikas sind so stark, dass sich in einem der schulisch gebildetsten Länder, in Togo, noch bei 70% der Bevölkerung der reine Animismus, wie man das so leichthin nennt, hält. Und dies trotz der intensiven Bemühungen aller christlicher Missionen. Welche Public Relation Agents bestimmen, was afrikanisch sei und was vanishing? Der letzte Afrikaner? Ein Quatsch. Togo ist ein gutes Beispiel für Paternalismus und Gier von Seiten der westlichen und jetzt der östlichen Industrienationen. Ich bin ein Togo-Knabe und hab die Heimat lieb, dichteten die deutschen Kolonialherren den Afrikanern in den Mund. Und noch heute halten wir uns die Seiten, wenn wir sie in Krachledernen und Seppelhut in den Illustrierten abgebildet sehen. Als ob es nicht auch kompromittierende Fotos von Heidegger gäbe. Vielleicht sind die Togolesen nur zu höflich und zu nonchalant, um die Geschenke von vorbeireisenden Handlungsvertretern abzulehnen. Die togolesische Nation hat es verstanden, sich mit Hilfe aller Missionen zum belesensten Land Afrikas hochzuarbeiten. Solide Ackerbaustrukturen und eine benigne Industrialisation konsolidieren das Budget. The Modern Way of Life hat hier noch nicht, wie in Senegal, Kenia, Nigeria etc., zu einer Desintegration der Großfamilie in den urbanen Zentren geführt. Die Familien, von wenigen Ausnahmen abgesehen, stoßen die Irren nicht, wie in Dakar zum Beispiel, auf die Straße oder in den Busch. Das religiöse System der Togolesen ist unverwelkt. Fast an jeder Straßenkreuzung, bei jedem Schluck Bier sind die heidnischen Götter gegenwärtig. Zwar haben sich viele Togolesen pekuniärer und intellektueller Vorteile wegen zum Katholizismus und zum Protestantismus bekehren lassen. Ich kenne keinen, der deswegen seine heidnischen Praktiken aufgegeben hätte. Dieser Animismus formuliert den von Thomas Mann so hochgeschätzten Gottesbegriff in Mau, dem Schöpfer, der über allem ruht. Zwischen Mau und den Menschen vermitteln kleinere Götter, Heilige, Schutzengel, Heroen, Ahnen, Tron oder Vodun, etwa den Heiligen des Bundeslandes Bayern zu vergleichen, die ja auch mit allerhand putzigen Angewohnheiten in Verbindung gebracht werden. Lomé ist also nicht animistischer als Schrobenhausen. Von Vanishing allerdings nicht die Bohne. Gott ist ein Mathematiker, sagt Maison-Vicessou, und wenn sie das Reich der Pflanzen kennten, würde ihnen Angst werden. Maison-Vicessou wurde 1924 als dritter Sohn, wie sein Vorname aussagt, geboren. Die Familie stammt aus Agomé-Glouzou am Fluss Mono, der die Grenze zwischen Togo und Benin ausmacht. Messanvi sagt sich von der großen Völkerwanderung her, die in Urzeiten aus Ägypten gekommen sei, dann von Oya in Nigeria, über Keto in Benin, nach Alada, von Alada nach Tado, zum alten Heiligtum des Königs der Erde. Dort habe sich die Familie des Vaters abgespalten und sei den Mono heruntergewandert nach Agomé. Messanvi Sessou besuchte die höhere Schule von Anecho als Interner. Er wanderte einmal in der Woche 90 Kilometer von Anecho nach Agomé und zurück. Er wurde Protestant. Der Vater ließ ihn mit 18 dem Gott des Orakels, Afa, Fa, dem Ifa der Yoruba, weihen. Die weitere Ausbildung zum Orakelpriester vollzog Messanvi nicht. Aber er verehrt die Tron und die Vodun. Er selbst fühlt sich Edin, Dan, dem Schlangengott, zugeordnet. Statuen gibt es in seinem Haus in Lomé nur eine, die des kräutersuchenden Vorfahren. Sessou ist auch Rosenkreuzer. In seinem Konsultationszimmer finden sich Freimaurersymbole an der Wand. Die Familie väterlicherseits waren schon immer Phytotherapeuten, Kräuterheiler. Der Vater konnte die Orakelkette Kbele werfen, er war Bokonor, Priester des Gottes Afan. Priester überhaupt, Hunon, der auch Heilzeremonien durchführte. Und Kräuterheiler, Egbeto. Man suchte ihn von überall her auf. Er wurde überall hin gerufen. Er wanderte nach Lagos und bis nach Accra. Er brachte von seinen Reisen neue Heilrezepte mit, die er im Austausch gewonnen hatte. Die beiden älteren Brüder Messon-Vicessus starben. So nahm der Vater den Drittgeborenen zum Kräutersammeln mit. Der Vater weihte, wie Messon-Vie sagt, den Sohn ein. Seit 20 arbeitet Messon-Vie als Bankangestellter. Mit 24 tritt er in die BAO ein und arbeitet für diese Bank jahrelang in Abidjan. 1979 wird er mit 55 nach 30-jähriger Tätigkeit pensioniert. Messon-Vie-Sessou beginnt im Mono mit Reisanbau. Nationalchinesische Varietäten, volksrepublikanische Varietäten, koreanische. Er ist heute der größte Reisbauer des unteren Mono. Er kauft in Japan mehrere kleine Schäl- und Poliermaschinen und eine große. Er hatte 4 kaufen wollen. Die Regierung gestattete ihm nur die Einfuhr einer einzigen. Messon-Vie-Sessou will im Mono eine kleine Industrie aufziehen. Er will seine Reissäcke selbst verfertigen und Früchte konservieren. Messon-Vie-Sessou hat 4 Frauen und 18 Kinder. Von der ersten Frau allein 7. Da er als einzigen lebenden Sohn seines Vaters den Namen Sessou trägt, hatte er Angst, dass der Name aussterben könnte. Sein ältester Sohn heißt Folie. An ihn vermittelt Messon-Vie-Sessou seine Kenntnisse weiter. Jedoch sei Folie noch weit davon entfernt, alle Heilkräuter zu kennen. Folie Voiton-Ignon-Sessou wurde am 8. April 1946 als erster Sohn, wie der Vorname aussagt, seines Vaters Messon-Vie geboren. Mit 4 nahm ihn die Familie nach Abidjan mit, wo sie bis 1958 lebten. Solange er laufen kann, begleitet er seinen Vater beim Kräutersammeln. Folie war kränklich, deshalb wurde er erst mit 7 eingeweiht. Andere Kinder kennen schon mit 4 Jahren Heilrezepte. Messon-Vie ist ein heftiger Jäger. Auch bei der Jagd erteilt er seinem Sohn Lektionen. Folie lernt von seinem Vater, wie der von dem Seinen, welche Pflanzen ihn schützen, welche Heilpflanzen sind und wie er sich ihnen nähern muss, wie er ihre Rinde abschält, ihre Blätter pflückt. Einigen darf er sich zu bestimmten Tageszeiten nicht nähern, anderen nur nüchtern, anderen ungewaschen, ohne Wasser berührt zu haben, anderen nur ohne Salz gegessen zu haben. Auf einige darf er nie pissen. Einige Blätter haben ihre Wirksamkeit nur, wenn sie im Mondlicht gepflückt werden. Andere im Mondschatten, in der Sonne, im Schatten. Einige am Abend, andere am Morgen. Bei einigen muss man schweigen. Bei anderen muss man ein Geldstück hinlegen. Einige Pflanzen müssen angesprochen werden. Andere um Verzeihung gebeten, dass man sie verletzt. Bei einigen muss man beten, solange man sie schält. Bei einigen pfeifen, solange man ihre Rinde abschält. Von einer Pflanze darf man nur die Rindenstücke benutzen, die mit der Wunde nach oben liegen. Mit 7 Jahren nimmt der Vater den Sohn eine Woche aufs Dorf und lehrt ihn einige Pflanzen. Er muss sie nach dem Geruch erkennen können, nach dem Aussehen und er muss sie ertasten. Der Vater kommt mit etwas grünem Saft an der Hand und Folie muss ihm danach den Namen der Pflanze nennen. Folie lernt Kräuterrezepte gegen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Fieber. In einer Woche etwa 10 Pflanzen. Von nun an assistiert er dem Vater bei Krankenbesuchen. Messenvie Sessou schickt ihn in den Busch, Pflanzen sammeln und Medizinen zu bereiten. Lepraheilung lehrt man die Kinder nicht. Die zweite Initiation erfolgt mit 15 Jahren. Folly lernt, die Flecken der Lepra wegbringen, Menstruationsbeschwerden und Syphilis heilen, Abtreibung, die noch bis zum 5. Monat vorgenommen wird. Mit 21 lernte ich ein Kind kurieren, das mit 3 Jahren noch nicht laufen konnte. Er lernt Diabetes heilen, Asthma und Sinusitis. Er lernt, die Verrückten zu beruhigen. Mit 29 lernt er, wie man einen Verrückten gänzlich heilt. Mit 30 hat er seine erste Erfahrung mit einem Irren. Der Vater war nicht anwesend. Man bringt Folly einen chronischen Fall von Adawa, der sich schon Sukunu nähert. Kitan vers Sukunu, sagt er selbst. Nach 3 Wochen gelang Folly die Heilung. Follys zweiter Irrenfall war ein Tagbo Begble, den er in 14 Tagen heilte. 3 Verrückte hat er bisher geheilt. Einen Lehrer, Tagbo Begble, einen Professor, Adawa, einen Schmied, Adawa. Folly kennt jetzt als 30-jähriger verheirateter Mann etwa 100 Heilpflanzen. Der Vater habe noch immer Geheimnisse. Eines Tages lag er zum Tode. Er rief seinen Sohn Folly, um ihm alles mitzuteilen. Dann entschied Messenvie Sessou, ich sage doch nichts, ich sterbe noch nicht. Follys Prüfung mit 29 war ein Diabetiker, ein einflussreicher Mann, den er in 6 Wochen geheilt hat. Folly hat nie bei einer Heilung versagt. Er lernt viel von alten, 100-jährigen Heilpraktikern. Aber um an die Geheimnisse ranzukommen, muss man große Geschenke machen. Und so viel Geld hat er nicht. Die alten Kräuterheiler haben oft keine Söhne, die sich für die Phytotherapien interessieren. Fremden gegenüber wollen die Alten ihre Geheimnisse nicht preisgeben. Ihre Freunde haben oft nicht genug Geld, um ihnen genügend Geschenke zu machen und so die Rezepte vor dem Tode aus ihnen herauszulocken. Ein Psychotherapeut konnte mit Pflanzen in einem Eimer kalten Wasser, in das der Patient den Kopf stecken musste, chronischen Irrsinn heilen. Er starb mit dem Rezept hinweg. Die Familie Sessou ist dem Gott Edan, Dan, geweiht. Einem Schlangengott, dem Lokobäume auf Termitenhügeln heilig sind. Aber die Sessous begehen kein großes Jahresfest für diesen Gott. Lediglich kleine Opfer und Gebete für Edan, wenn etwas Schwieriges gelingen soll. Mit 17 wurde Folly 3 Wochen lang in einem Kloster dem Orakelgott Afin geweiht. Den weiteren Initiationen zum Orakellesen setzte er sich nicht aus. Der Großvater war Afin-Priester und las selbst die Zukunft und die Krankheitsursachen aus der Wahrsagekette Pelé und den 16 Palmenkernen. Auch Messenvie Sessou ist Afin geweiht, wie seine ganze Familie. Aber er vollführt keine Wahrsagezeremonien und keine Heilzeremonien. Er heilt allein aufgrund der chemischen Beschaffenheit der Pflanzen. Folly sei gegen bösen Zauber geimpft. Eine Buschschule, eine Einweihungszeit mit Proben, rituellen Schnitten etc. hat er nicht durchgemacht. Messenvie Sessou verdient sein Geld als Bankangestellter und als Reisbauer. Folly Sessou ist Rechnungschef. Beide verlangen für ihre Heilungen keine Honorare, sagen sie. Wenn sie jemandem geholfen haben, kann er hinterher kommen und sich bedanken. Messenvie lässt sich auf keine Orakelbefragungen ein und verlangt nicht hier ein Huhn und da eine Ziege für Opfer. Deshalb haben die Kranken zu ihm vielleicht auch ein besonderes Vertrauen. Messenvie Sessou sagt, wenn er jemandem helfen kann und wann nicht. Bei Geisteskranken fragt er immer nach der Dauer der Erkrankung. Er sagt vorher, diesen kann ich noch heilen. Diesen kann ich nur noch beruhigen. Für die Heilung eines Rasenden, Adawa, nimmt er 25.000 Francs CFA, etwa 250 Mark. Für die Beruhigung eines Irren nimmt er 10.000 Francs CFA. Angesichts der weltweiten Malaria-Resistenz sind die traditionellen Phytotherapien der dritten Welt auch in den Industrienationen wieder attraktiv. Die Weltgesundheitsorganisation hielt 1976 ihre vierte Sitzung über das Thema die traditionelle Medizin und ihr Einfluss auf die Entwicklung der Länder der dritten Welt und veröffentlicht in ihren Mitteilungsblättern, dass in Ghana die als unheilbar geltende Gürtelflechte von Zauberpriestern mittels Hoslundia opposita in ein paar Tagen geheilt wird. Drakonkulosis, ein heilloser Wurmbefall, wird in Ghana mit Heilpflanzen wie Sombretum, Mucronatum überwunden. Einige afrikanische Staaten und verschiedener ideologischer Ausrichtung haben in den letzten Jahren Kräuterheiler, Heilpriester etc. offiziell in Organisationen zusammengebracht. Am weitesten damit gedient zu sein, scheint das kleine Ruanda, aber wir hören von solchen Organisationen auch aus Tansania, Benin und Togo. Es gibt in ganz Togo Kräuterheiler. Jeder der etwa 40 Stämme verfügt über seine eigenen. Es gibt Ambulante, die bis nach Ghana, Benin und Nigeria reisen. Es gibt Sesshafte, zu denen die Patienten aus dem ganzen Lande kommen. Psychische Erkrankungen werden in ganz Togo auf traditionelle Weise behandelt und geheilt, ambulant, zu Hause, in krankenhausartigen Anlagen und in Klöstern. Es gibt bekannte psychiatrische Zentren. Im Norden Dapaon, Bassa, Atakpame. Im Süden Anecho, Cevie, Togoville, Amenyran, Afanyan, Lebe, Bodjome und andere. Von den schätzungsweise 1500 renommierten Kräuterheilern in Togo sind etwa 15% auf geistige Erkrankungen spezialisiert. Es scheint, als seien die Psychotherapeuten des Nordens besonders geschätzt, denn, so Raymond Ailly, man findet Küstenbewohner, die zur Behandlung in den Norden reisen, selten aber Angehörige der Stämme des Nordens, die zur Behandlung an die Küste kommen. Zur Psychotherapie gibt es drei Instanzen. Den Priester, Hunan, der die Geisteskrankheit mithilfe von Zeremonien, Götterbefragungen, Pflanzen, oft nur kulturellen Pflanzen, heilt. Den Orakelpriester, Bokonor, der mithilfe der Wahrsagekette Bele und den 16 Palmenkernen das Orakel Afan befragt und Heilungen durch diese Befragungen durchführt. Schließlich den Phytotherapeuten Egbeto, der in einem strikten Falle wie dem von Messonville und Folie Sessou mit Kräutern allein die Geisteskrankheiten angeht. Und Mischformen dieser drei Instanzen. Auch soll die im Zuge der Authentizité nach Ghana verbannte Sekte der Aladura, ein Synkretismus aus protestantischen und afrikanischen Glaubensformen, ekstatisch Heilungen von Geisteskrankheiten durchgeführt haben. Die Bewohner der togolesischen Küste kennen die folgenden Bezeichnungen für die verschiedenen Geisteskrankheiten. Adawa, Adawato für den Rasenden. Tukunoto für den Kichernden. Amenuo für den schamlos Zügellosen. Yeyino für den Traurigen. Sukunoto für unheilbares Irresein. Ajata für einen von Geburt an Irren. Adigbo Adawato für Irrsinn, der nach langen, schweren epileptischen Anfällen auftritt. Dagbogbeble für Fahrigkeit. Sususito für geistige Überanstrengung. Egbesa für Pubertätsirrsinn bei Mädchen, der durch einen bösen Zauber herbeigeführt wurde. Fumedo für Pubertätsirrsinn bei Mädchen, der vererbt wurde. Nyanya Saleh für intellektuelle Überarbeitung. Chronische Adawa für chronisch gewordene Raserei. Adawa Nyanyunyuanyi für unheilbare geistige Erkrankung, die durch bösen Zauber hervorgerufen wurde. Nyanyunyuanyi für das schwerste finale Stadium der Geisteskrankheiten. Als Gründe für die geistige Erkrankung werden aufgeführt: angeborene Defekte, Überanstrengung von Studenten, Lehrern, Prokuristen, Arbeitern und Studenten im Ausland. Geistige Erkrankung als Folge anderer Krankheiten, als Folge von Epilepsie, die selbst nicht als Geisteskrankheit aufgefasst wird. Von Gelbfieber, von Wurmbefall, von Asthma. Als Folge von Kopfverletzungen und nach dem Genuss verschiedener für Togo typischer Rauschmittel. Manche Priester versetzen die Novizen in einen Zustand, welcher der Geisteskrankheit ähnelt. Pierre Verger berichtete uns aus Dahomey und Nigeria von Pflanzenrezepten, die irrsinnig machten. Geistige Erkrankung als Folge der Übertretung von Tabus, besonders von Nahrungstabus. Als Strafe der Götter. Als Strafe der Ahnen. Als Folge eines bösen Zaubers. Wenn der Zauberer sein Handwerk versteht, versetzt er sein Opfer mit Hilfe magischer Praktiken in einen unheilbaren Irrsinn. Zur Diagnose befragt der Psychotherapeut den Kranken und seine Begleiter. Handelt es sich um eine übernatürliche Erkrankung, konsultiert man das Orakel Afa oder schickt den Kranken zu einem Afa-Priester. Gelegentlich reizt der Psychotherapeut den Kranken zur Diagnose auf, durch Beleidigungen oder Anspucken. Nach versuchter Heilung scheint man auch in Togo ein Prüfkraut zu verabreichen, das den Kranken beruhigt lässt, wenn er wirklich geheilt ist, das ihn aber neu erregt, wenn die Heilung nur oberflächlich war. Ein solches Kraut mit Namen Donni benutzen die Tukuleur am Fluss Senegal. Die Therapie der Priester Hunan in den klösterlichen Krankenhäusern beginnt mit der Beruhigung des Irren. Fast immer ist Rauwolfia vomitoria, die Schwester der in der modernen Chemotherapie der Geisteskrankheiten so geläufigen Rauwolfia serpentina, Teil des Beruhigungsrezeptes, aus der Däniker und Delay das Reserpin und seine Derivate synthetisierten. Nach der Beruhigung wird das Orakel befragt, wo die erste Zeremonie stattzufinden habe, ob auf dem Friedhof, ob im Wald oder in einem Heiligenzimmer. Dabei wird vor allem das Zimmer des Gottes Sakpatae genannt, des alten Königs der Erde. Es scheint keinen besonderen Gott zu geben, dem die priesterlichen Therapeuten allein zugehörten. Ich habe Psychotherapeuten getroffen, die dem Gott Dan geweiht waren oder Hevioso oder Sakpatae. Am bestimmten Ort wird der Irre rasiert und über seinen kahlen Schädel werden die angezeigten Opfertiere geschlachtet. Der Priester Paco ringt mit seinen Patienten und zwingt den Ungeist der Verrücktheit nieder. Dann werden andere Pflanzen benutzt, um den Kranken nach einer mehrtägigen Schlafkur wieder aufzubauen. Ein letztes Kräuterbad mit einer einzigen Pflanze schließt die Behandlung ab. Es gibt andere Therapien: Schläge, Fesselung mit Ketten und an Baumstämme, Hitzeschocks, ein Holzkohleofen wird dem Kranken auf den Kopf gesetzt, Ekelschocks. Der Kranke muss eine Kalebasse mit Milch leeren, auf deren Grund ein schwarzes Reptil sitzt. Auch einige Orakelpriester heilen mit Kräutern. Aber ihr Vorgehen mit Afa ist eher ein analytisches. Das starre System der Geomantik, schwierig, unübersichtlich für den Uneingeweihten, mit seinen Figuren, Assoziationen, Geschichten, Symbolen, saugt sich wie ein Egel am Erkrankten fest und zieht ihm die pathogenen Geheimnisse heraus. Und diese Geheimnisse erklären dem Orakelpriester, welche Instanz des Über-Ich, der Götter, der Ahnen, der Familie, des Staates verletzt wurde. Welche unbewussten Kräfte das Individuum in die geistige Erkrankung drängten. Hier setzt die magische Therapie ebenso an wie die psychoanalytische. Das erste Stadium der Geisteskrankheiten heißt für Messon Vicessou Tagbog Begble. Von Ta, der Kopf. Doch bedeutet Ta noch vieles mehr. Und es ist aufschlussreich für die intellektuellen Strukturen der Togolesen, einmal die vielen Bedeutungen dieses Wortes anzudeuten. Ta. Erstens Kopf, Haupt. Zweitens Schädel. Drittens Kopf als Sitz geistiger Fähigkeiten. Viertens Dach. Fünftens, Spitze, Gipfel. Sechstens, Rand. Siebtens, die Quelle, der Quellort eines Flusses. Achtens, Einteilung, Teil, Kapitel. Neuntens, Art, Unterart. Zehntens, der Angriffspunkt einer Sache, von wo aus man der Sache beikommen kann. Elftens, die Hauptsache, der Hauptinhalt. Zwölftens der Führer, Anführer, die wichtigste Person. Dreizehntens die Partei. Vierzehntens Bündel, Bund, eine Traglast. Fünfzehntens eine Traube, ein Traubenfruchtbündel, eine große Frucht. Sechzehntens Anzahl, Menge. Siebzehntens über, auf, in. Achtzehntens um Willen. Weil, wegen, für, darum, deswegen, dazu, zu dem Zweck. 19. Ta als grammatisches Objekt. Ich zitiere aus dem Wörterbuch der Ewigsprache von Dietrich Westermann vom Jahre 1905. Ein neueres scheint es nicht zu geben, denn es war vor 3 Jahren noch in einer spezialisierten Buchhandlung so zu beziehen. De Gle von Gle. Erstens verderben, zweitens zugrunde richten, drittens verlassen, viertens spielen, jemanden zum Besten geben, fünftens überfüllt sein. Tagbuch Begble. Auch alle anderen traditionellen Psychotherapeuten an der Küste kennen diese Bezeichnung, dieses Stadium der Erkrankung und beschreiben es ähnlich. Tagbuch Begble ist die häufigste Erkrankung. Sie beruht auf Überanstrengung. Studenten, die zu viel lesen, werden davon befallen. Prokuristen, Lehrer, Studenten und Arbeiter im Ausland. Der Tagbuch Begble steht auf, spricht viel, nimmt Sachen von der Straße auf, wäscht sich nicht, lässt seine Kleider verkommen, er rennt auf den Märkten umher, schläft nicht gut, spricht schlafend, ruft nein im Schlaf, hat Albträume. Er sagt, er sei reich. Er sagt, er sei der König von Europa. Hat die Erkrankung natürliche Gründe, ist der Tagbuch Begble nicht sehr erregt. Er kann noch vernünftig reden. Er wird selbst erklären, ich habe mich überarbeitet. Und seine Eltern werden das bestätigen. Ist ein Kranker Tagbuch Begble, weil ein Tron, ein Vodun, ein Gott beleidigt wurde, ist der Kranke erregter. Meistens schicken die Götter und die Ahnen gleich die Krankheit Adawa. Der Kranke sieht den Gott vor sich, auch eine Schlange. Hat ein unfähiger, böser Zauberer versucht, einen Menschen verrückt zu machen und schafft er nicht mehr als Tagbuch Begble, zieht der Kranke sich nackt aus. Bei Übertretung von Essensverboten, Aduko, tritt Hautausschlag auf, der durch das Kraut Patima geheilt werden kann. Besteht der Erkrankte auf seinen Essensangewohnheiten, machen ihn die Götter Tagbuch Begble. Isst er weiter das Verbotene, wird er unheilbar verrückt. Die Tagbuch Begble genannte Phase der geistigen Erkrankung dauere immer 7 Tage. Natürlichen Tagbuch Begble zu heilen, ist kein Problem für Maison Vissessou. Stellt sich heraus, dass eingeschnappte Götter der Grund für diese Erkrankung sind oder beleidigte Ahnen, so wird ein Priester mit bestimmten Zeremonien beauftragt. Daneben führt Maison wie eine Kur mit Pflanzen durch, als handle es sich um einen gewöhnlichen Geisteskranken. Ist ein Mensch Tagbuch Begble, weil er wiederholt die Essensverbote überschritten hat, verbietet ein Priester ihm, weiter das Verbotene zu essen und vollführt eine Zeremonie. Gewöhnlich gliedert sich die Pflanzenkur in 3 Phasen. Beruhigung, Schlafen, Entspannen. Ein zweites Medikament zum Stärken, also eher analeptisch, wird verabreicht. Zum Schluss wird eine einzige Pflanze im Wasser zerrieben und man wäscht den Genesenen den Kopf damit. Man nimmt ihm das Dunkle hinweg. Man gibt ihm die Vernunft zurück. Bei Tagbuch Begble aufgrund von falscher Ernährung benutzt der Priester nur dieses letzte Kraut zur Waschung. Bei Tagbuch Begble durch ungenügenden bösen Zauber veranstaltet der Priester nach Befragen des Orakels Afar eine Zeremonie und der Phytotherapeut benutzt alle 3 Phasen der Kräuterheilung. Je nach Fall können die Grundrezepte variiert werden. Adawa, rasend. Adawato, der rasende Mann, sind die Hauptbezeichnungen für den Irren. Adawa wird auch für Jähzorn und Tollwut benutzt. Man spricht von Avum Adawato, einem ausgewachsenen, tollwütigen Hund. Für Maison Vissessou stellt Adawa die 2. Phase der Geisteskrankheit nach Tagbuch Begble dar. Der Kranke wird unruhig. Er sieht die Menschen doppelt. Er bekommt rote Augen. Die Muskeln versteifen sich. Er versucht, den Leuten den Weg zu verstellen. Er versucht, Böses zuzufügen. Wenn er ein Messer in die Hand bekommt, tötet er jemanden. Er behauptet von den anderen, sie wollten ihn töten. Wenn man ihm ein Medikament gibt, behauptet er, man wolle ihn vergiften. Maison Vissessous Heilungsmöglichkeiten von Adawa hängen von der Dauer der Erkrankung ab. Das heilbare, erregte Stadium dauert 14 bis 21 Tage. Bei Kindern ist die Heilung leicht. Sissou erkundigt sich als erstes, wie lange die Erkrankung währt. Im Laufe von 2 Jahren, ehe das Blut in den Kopf gestiegen ist, kann er noch zu heilen versuchen. Alle Psychotherapeuten sprechen in Togo davon, dass Irrsinn heilbar sei, chronischer Irrsinn nicht. Die Grenzen werden verschieden angegeben. 6 Monate wurde als unterstes genannt, 2 Jahre von Sissou als höchstes. Solange er unruhig ist, nicht schläft, kann man ihn heilen. Ein Verrückter, der von sich aus fest schläft, ist unheilbar. Der Adauer wird beruhigt. Er soll sich ausruhen. Man darf ihm nicht widersprechen, ihn nicht mit Fragen belästigen. Und man soll ihm alles geben, was er will. Er darf keine Bücher lesen. Gelegentlich hört man die Formulierung Adawa Chronik. Ein Mann hat einem Gott ein Gelübde abgelegt und er erfüllt es nicht. Der Gott teilt dem Gläubigen durch kleine Winke mit, dass er ungehalten sei. Der Mann schiert sich nicht darum. Eines Morgens wacht er auf und ist Adawa, chronisch. Oder er findet sich stumm. Auch in einem solchen Fall erkundigt sich Sissou genau, wie lange die Erkrankung schon währt. Er rät der Familie, das Gelübde zu erfüllen. Beginnt der Kranke daraufhin wieder zu sprechen, kann Messon wie Sissou auch diese Form von Adawa heilen. Ein geheilter Adawa muss seine Arbeit wieder aufnehmen können, vor allem auch jede intellektuelle Tätigkeit. Bei Analphabeten schwärt der Irrsinn oft hinter einer scheinbaren Heilung weiter. Bei Intellektuellen würde man es merken, dass die Krankheit in ein neues, schwereres Stadium eingetreten ist, denn sie könnten ihrer Arbeit nicht nachgehen. Der Geheilte muss von sich sagen können, ich war verrückt. Der Kranke sagt, ich verrückt, Sie sind verrückt. Warum wird Tagbo Beble und Adawa nicht rechtzeitig und nicht gründlich geheilt? Die Familie verschleppt die Behandlung. Die Familie hat nicht genug Geld, um die Behandlung gänzlich durchführen zu lassen. Der Heiler kann nichts. Der Heiler gibt sich selbst getäuscht zu früh zufrieden. Ein Prüfkraut wäre nützlich. Läuft Adawa über, wird der Kranke Sukuno To, ein Mann, dessen Gehirn nicht mehr reagiert. Er ist nicht mehr erregt. Er kann schreiben, aber der Sinn des Geschriebenen ist ganz verdreht. Er schläft, er wäscht sich. Er fügt niemandem etwas Schlimmes zu. Aber er kann keine intellektuelle Arbeit ausführen. Der Heiler sagt, er ist geheilt. Man merkt nicht, dass er noch krank ist. Er sagt gelegentlich, er von sich selbst. Das ist eine schlimme Erkrankung, bemerkt ein Freund von Messon wie Sissou aus Dahomey, der über den Mono gekommen war, um mit uns zu sprechen. Wasser tropft unablässig auf sein Gehirn. Die Götter schicken die Erkrankung Sukuno zur Strafe. Messon wie Sissou kann dieses Stadium beruhigen. Nach Sukuno tritt der Kranke in das Stadium Nyanyu Nyanyi, derjenige, der die Geister kennt. Hat ein fähiger, böser Zauberer sie verursacht, nennt man sie auch Adawa Nyanyu Nyanyi. Die Götter können einem Dieb, einem Mörder, diese Krankheit verhängen. Der Mörder wird stumm. Man begräbt jeden Toten derart, dass, sollte er ermordet worden sein, der Mörder geistig erkrankt. Der Mörder kann sich schützen, indem er den Toten beschwört und aus dem Grab holt. Wie Nero, seine Mutter Agrippina. Oder er schneidet dem Toten Nägel oder Haare ab. Oder er versucht, das Handtuch der Totenwäsche zu erhalten. Oder die Totenmatte. Oder ein Kleid des Toten. Nyanyu Nyanyi ist unheilbar. Yehinon, der nichts sagt, so bezeichnen Messonvi und Folli Sissou das letzte Stadium geistiger Erkrankung. Traurige Apathie, durch Kichern unterbrochen. Man kann hierhin nur nach Verkehrsunfällen werden, wenn das Blut in den Kopf gestiegen ist. Auch wenn man eine Python tötet, sie ist dem Gott Dan, Edan, heilig. Jehinon kommt bei einer Familie in Lomé erblich vor. Ein besonderes Interesse im Hinblick auf die letzten Forschungen über Geisteskrankheiten und Allergie bieten vielleicht die Aussagen der Sissou über Essverbote. Bereits in Trinidad war mir aufgefallen, dass in einer aus Dahomey stammenden Priesterfamilie im Dangbe-Komé beim Genuss von Hammelfleisch allergische Hautausschläge auftraten. Ein aus Afrika anlangender Verwandter bemerkte, dass in der Familie in Afrika der Genuss von Hammelfleisch aus religiösen Gründen verboten war. Die religiösen Essverbote in Togo sind vielschichtig. Es gibt die Essverbote eines Volksstammes. Die Ewe und die Mina dürfen nicht den Fisch Adoué, den schwarzen Wels, Silurus, zu sich nehmen. Der ist eine bevorzugte Nahrung der nigerianischen Anago. Die Mina dürfen keine Schlangen essen, keine Hunde, kein Krokodil, keine Eidechsen, keine Ameisen, keine Termiten. Die Kavie und die Losso dagegen essen Schlange. Es gibt Verbote für bestimmte Familien und für jedes einzelne Individuum. Das Affin von Folie bestimmt, dass er kein rotes Palmöl essen darf und nichts Rotes anziehen. Die Übertretung eines solchen Essverbotes heißt Aduko. Es scheint schlimmer zu sein, die Verbote des Stammes zu übertreten, als die individuellen Verbote. Beachtet Fuli die für ihn allein geltenden Anweisungen nicht, würden ihm die Götter kein Glück senden. Achtet er nicht das Gebot, den Fisch Adoué liegen zu lassen, und sei es aus Unwissenheit, wie es ihm in Abidjan passiert ist, bekommt er am ganzen Körper Pickel, die er aber durch Zeremonien und durch Baden mit dem Kraut Patima wegkuriert. Missachtet er weiter dies Gebot, wird er Tagbog Begble. Dann müssen weitere Zeremonien veranstaltet werden. Der Priester wäscht ihm mit dem letzten Kraut der Irrenbehandlung den Kopf. In Agomeglusu mit 300 bis 350 Einwohnern gab es 6 an Adawa Erkrankte. 4 davon konnten geheilt werden. 2 sind Sukuno geworden. Sie können leichte Arbeit leisten und sind in das Dorf integriert. Die Togolesen lassen die Irren im Allgemeinen nicht verwahrlosen. Foli Sissou kennt keinen einzigen Fall auf dem Lande, wo eine Familie einen Irren in den Busch gestoßen habe und ihn so dem Hungertod auslieferte. In Lomé kennt Foli 3 Irre, die in den Straßen herumlaufen. Eine Frau, Beta, die nackt herumlief und schließlich in die staatliche Anstalt von Anecho eingeliefert wurde. 2 Männer. Ein Stipendiat, der aus der Bundesrepublik Deutschland in durchgedrehtem Zustand zurückkehrte, soll von der Familie gefesselt im Hause gehalten werden. Irrsinn trete meistens nach dem 25. Lebensjahr auf und nicht nach dem 45. Eine Behandlung bei Maisons-Vie-Sessou dauert durchschnittlich 14 Tage. Maisons-Vie-Sessou möchte die Heilungsmöglichkeit über das Stadium Adawa und Sukunu hinaus erweitern. Er unternimmt Versuche. Sissou leugnet nicht, dass die Priester durch magische Praktiken die Geisteskrankheiten heilen. Er spricht von psychotropen Pflanzen, die bei den Einweihungen benutzt werden, um die Trance der Novizen auf einen bestimmten Gott hin zu konditionieren. In Brasilien, in den Yoruba-Tempeln, gibt es bei der Einweihung einen Ritus, der Obrigação da Consciência heißt, Pflichtübung des Bewusstseins. In diesem Ritus würde das Bewusstsein zerbrochen, das alltägliche, profane Bewusstsein, für ein religiöses, göttliches. Meine Frage an Maisons-Vie-Sissou war, ob er diese Einweihungspflanzen nicht benutzen könnte, um das kranke Bewusstsein zu zerbrechen oder um sie wie ein Serum zu benutzen, ihre bewusstseinszerstörende Kraft zu bewusstseinsheilenden Kräften umzuformen. Irre sein und irre heilen wird beides in sprachlichen Systemen abgebildet. Irre sein drückt sich immer auch in Sprache aus. Sprachverweigerung ist Teil des Irrsinns. Das Irrsein diagnostizieren bedeutet immer auch, den Irren zu verstehen. Ihn heilen zu wollen, ohne zu ihm zu sprechen, ist ein Irrsinn zweiten Grades. Am Ende eines Gespräches über Heilpflanzen und Psychiatrie in Togo mit Professor Amakwe Ayi habe ich mir den Spaß gemacht und gefragt. Einmal abgesehen von den Weltsprachen, welche afrikanische Sprachen sprechen Sie? Ein Afrikaner. Ich ging bei meiner Frage davon aus, dass die meisten amerikanischen Psychiater in der dritten Welt froh sind, wenn sie etwas Französisch radebrechen. Und die meisten französischen Psychiater, Strukturalisten, Ethnologen, in den meisten Fällen stolz sind, wenn sie etwas Englisch richtig artikulieren können. Der Togolese Amakwe Ayi antwortete: Ich spreche Phon. Ich spreche die verschiedenen Arten des Phon von Benin. Ich spreche das Bariba des Benin. Ich spreche Yoruba und das Jeje von Porto Novo. Ich spreche auch Peda. In Togo selbst spreche ich Gwin, welches man zu Unrecht Mina nennt. Ich spreche Ewe. Ich spreche das Ife von Atakpame. Ich spreche ein wenig Akposo. Ich spreche ein wenig Bazar. Hinreichend Kotikoli. Ich spreche ein bisschen, wenn nicht hinreichend, das Kabye. Ich interessiere mich für das Chokossi, denn ich habe es unter dem Namen Baule an der Elfenbeinküste kennengelernt. Ich spreche das Bambara von Mali, welches das Djila an der Elfenbeinküste ist. Ich spreche Toma und Gerse, ein wenig Wolof und Serer der Senegalesen. Wir in Togo haben uns entschlossen, zwei Nationalsprachen zu haben. Eines das Kabye aus dem Norden und eine das Ewe aus dem Süden, außer dem Französischen, welches die Amtssprache ist. Nicht gerechnet das Englische, das Deutsche, welche man beide an unseren Schulen lehrt, und Russisch. Mi ferite.